Die amerikanische Formation Chantel aus den frühen 80er Jahren mit Love Attack. Hier knallten die Rhythmusmaschinen, hier wurde der Synthesizer-Gerätepark bis zum Äußersten ausgereizt, um der Produktion einen Science-Fiction-Touch zu geben. Chantel ist ein gutes Beispiel für eine Dancefloor-Nummer, die durch die Versatzstücke des Electro extrem eingefärbt worden ist. Hören wir aus dem Jahre 83 Xenas on the Upside im Dub-Mix, wo das damals neue Element Electro besonders in den Vordergrund